Die Amerikaner, die die Maßnahmen der koreanischen Volksarmee zum Selbstschutz böswillig problematisieren, lassen jedoch die provokatorischen Handlungen ihrer Handlanger stillschweigend durchgehen. In Zusammenhang mit der Unverschämtheit der USA beantwortete der Sprecher des Generalstabs der koreanischen Volksarmee am 10. April die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Die Amerikaner, die immer unbegründet der DEVK an die Karre fahren, machen stets einen großen Lärm über die Übung der Volksarmee und bezeichnen diese als Provokation und Drohung. Und auf der Arena der UNO führen sie zusammen mit ihren Handlangern die Anti-DEVK-Kampagnen. Solche unbesonnenen Taten der USA, die der DEVK feindlich gesinnt sind, sind weder neu noch erstaunlich. Hierbei ist jedoch die Doppelzüngigkeit der Amerikaner in Bezug auf die provokatorischen Handlungen ihrer Helfershelfer gegen die DEVK nicht zu übersehen. Die südkoreanischen Militärs behaupten zurzeit provokatorisch, dass sie alle Gebiete vom Norden angreifen können und in diesem Jahr die ballistische Rakete Hyunmoo 2 mit der Reichweite von 800 km stationieren werden. Doch wie erwartet, richten die USA keine Aufmerksamkeit darauf und sagen kein einziges Wort darüber. Das ist eine völlig unverschämte Handlung, die zu ihrer Reaktion auf die regelmäßige Raketenstartübung der koreanischen Volksarmee einen scharfen Kontrast bildet. Es ist klar und eindeutig, warum sich die Yankees mit gemeiner Heimtücke befassen. Sie wollen um jeden Preis die DEVK mit Waffengewalt erdrosseln, wenn sie auch dabei ihren Ruf verlieren und auf die Unparteilichkeit verzichten würden. Das ist der wahre Charakter der US-Amerikaner, die wie Wildrichter handeln. Die südkoreanischen Kriegsfanatiker und die japanischen Reaktionäre, die von der ungerechten Doppelzüngigkeit ihres Herrn und von der Verdrehung der Tatsachen durch diesen ermutigt sind, rasen heute völlig unvernünftig. Die USA sollen über die katastrophalen Folgen davon, dass sie mit ihrem eigenmächtigen und einseitigen Kriterium gegen die DEVK vorgehen, tief nachdenken. Auch die Kriegsfanatiker Südkoreas und die Reaktionäre Japans sollen nicht dumm handeln. Mit ihrer räuberischen Doppelzüngigkeit können die US-Amerikaner bei der DEVK niemals durchkommen.